schön hier. Tannenzweige und der Duft von Zimtsternen und hier so eine schöne Feuerzangenbude, weil hier so unter uns, ja, Akademikern trinkt man ja kein Glühwein einfach mal so unter dem Baum, sondern hier schön Feuerzangenbude. Ja, willkommen zu Mit der Elite unterm Baum. Mit mir hier unterm Baum sitzt das Zeilenende und wir warten hier jetzt auf das Christkindchen oder den Weihnachtsmann und ja, mal schauen. Ja. Ich trinke jetzt mal einen Schluck und überlasse jetzt mal das Wort dem Zeilenende. Ho, ho, ho. Schön, dass ihr alle da seid und mit uns gemeinsam hier unter dem Baum sitzt. Ich hoffe, ihr seid voller besinnlicher Stimmung oder euer Pegel ist zumindest so hoch, dass niemand euch anmerkt, dass ihr nicht besinnlich genug seid. Zwischen besinnlich und besinnungslos ist auch nur... Das ist ein schmaler Grat, aber es gibt ihn. Auch nur 2-3 Gläschen Feuerzangenbowle. Schmeckt sie denn? Ja, wunderbar. Das ist sehr schön. Ich habe hier Cola. Die Kunst besteht ja darin, dieses Getränk warm zu bekommen, ohne dass der Alkohol rausgeht. Ich wusste. Weil brauchst du, wenn Onkel Peter wieder unterm Baum anfängt zu singen. Was singt der Onkel Peter denn unterm Baum? Dinge, die man nicht aussprechen darf, soll, kann. Ja. Aber wenn man sie singt, ist das doch in Ordnung. Dann ist das ja von der Kunstfreiheit gedeckt. Nee. Ich glaube auch, der Onkel Peter muss nicht unterm Baum von diesen 10 Afrikanern, die irgendwie langsam nur sicher draufgehen, singen. Ich wusste gar nicht, dass das ein Weihnachtslied ist. Das spielt für den Onkel Peter keine Rolle. Ja, Hauptsache noch ne, kurz die besinnliche Stimmung torpedieren, indem man das N-Wort in einer unübersehbaren Dichte unter den Baum bekommt. Na, unter dem Baum kamen ja auch diese 3 Typen aus dem Morgenland und der eine war ja auch schwach. Ne? Ja, da ist aber das M-Wort korrekt. Naja. Morgenland. Ja, genau. Morgenland. Ja, hier, Geschenke hat's auch unter dem Baum. Geschenke. Sind die auch in Zeitungspapier eingewickelt? Nee, schön in Geschenkpapier. Aber tatsächlich, das Schöne daran ist ja, man lädt ja Onkel Peter deswegen ein, weil er so halbwegs noch Geschenke zumindest für die Kinder mitbringt. Mhm. Natürlich politisch korrekt. Es ist schlimm, dass das Nazi-Gold uns immer noch so verfolgt, ne? Ja, aber tatsächlich, Onkel Peter bringt immer Geschenke mit. Und die Geschenke haben auch sowohl beim Geschenkpapier als auch beim Geschenk selber die klare Farbgebung. Die sind also für Mädchen was Pinkes, ja. Für die Jungs was Blaues. Das blaue Geschenkband ist klar für den Kevin und den Ronny. Das pinke Geschenkband ist klar erkennbar. Das ist ein Geschenk für Mandy oder die Chantalle. Ja, es ist klar geregelt. Das ist ja ganz schlimmes Foreshadowing, dann weiß man ja schon, was drin ist. Wo bleibt denn da die Überraschung? Na, zumindest weiß man anhand des Geschenkbands, dass es was für Mädchen ist oder für Jungs. Und wenn es was für Mädchen ist und es eine Farbe hat, dann ist es meistens tatsächlich auch in der angemessenen Farbe für die Geschlechter. Grün. Die Farbe kennt Peter nicht. Und grün schenkt er schon dran. Aber er sitzt doch unter einem Baum. Oder ist das eine Blaufichte? Eine blaue Tanne. Gibt keine Blaufichten? Im dichten Fichtendickicht. Nee, ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung von Bäumen. Also zumindest nicht von Nadelbäumen. Die anderen Bäume kann ich problemlos voneinander unterscheiden. Aber bei Nadelbäumen hat sich mir das nie so ganz erschlossen. Ja, also okay, keine grünen Bäume beim Peter, hat der Klimawandel halt schon zugeschlagen, ne? Der gibt's leider nur im Baum. Nee, der Baum darf grün sein, die Geschenke bitte nicht. Also das Schöne ist ja dieses, also du kannst ja den perfekten Unfrieden an Weihnachten generieren, indem du einfach die falsche Farbe schenkst. Oder? Geht es? Ich überlege gerade. Also ich habe eine klare Präferenz, welches Pokémon ich lieber habe. Kamezin oder Purpur. Aber ich würde jetzt keinen Volksaufstand machen, wenn es trotzdem, wenn es das Falsche ist. Du musst mir nur sagen, welches du bekommen hast, dann nehme ich das andere, damit wir tauschen können. Ja, ich werde es wahrscheinlich gar nicht bekommen, weil ich es nicht gedroppt habe, dass ich es mir nicht gekauft habe. Aber das ist ein anderes Thema. Aber da sprechen wir dann im Januar nochmal drüber. Ja, ich muss jetzt erstmal noch meins durchspielen. Also genau. Weiß ich nicht. Gibt es angemessene Farben für Weihnachtsgeschenke? Also ich. Naja, also wenn's für Kinder ist, dann ist es tatsächlich wahrscheinlich Babyblau und Pink. Ich finde Babyblau ja eine ganz schlimme Farbe, aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber ich glaub so doch. Doch, das Farbenspiel unterm Baum. Also Onkel Peter ist da, glaube ich, ziemlich klar einer Meinung. Ja, das ist gut, dass nicht jeder einen Onkel Peter hat, oder? Ja, gut, aber du hast ja auch den Onkel Markus und den Onkel Volker und manchmal auch die Tante Geli. Aha, Tante Geli, ganz schwieriges Thema. Ja, wenn sie dann mal auf Freigang ist, dann hat die auch ziemlich klare Ansichten. Ja, mit denen könnte sie ja vielleicht doch zumindest an Weihnachten mal hinterm Baum halten. Ich muss mir deren Ideologie ja nicht an diesen besinnlichen Tagen auf die Nase binden lassen, oder? Naja, aber die Kinder, denk doch an die Kinder. Denen muss ich ja was schenken. Und denen schenkst du dann am besten natürlich was in der passenden Farbe, oder nicht? Ja, aber wenn der Lukas halt gerne rot mag, dann kann man dem Lukas auch ein rotes Feuerwehrauto schenken. Man muss dem kein hellblaues. Feuerwehrauto schenkst du natürlich in rot, aber wenn du jetzt irgendwas Kleidungstechnisches oder so wo quasi die Farbe frei wählbar ist, da wählst du dann natürlich, also ein grünes Feuerwehrauto, wie sähe das denn aus? Es würde aussehen wie ein Polizeiauto. Und sowas verschenken wir nicht. Die Polizei ist natürlich sehr blau. In meiner Welt ist die Polizei grün. Auch farblich jetzt. Das hast du jetzt gesagt. Ja, aber wenn der Lukas gerne was Rotes hätte, dann könnte man dem Lukas auch was Rotes schenken. Das ist voll in Ordnung. Kann man dem Lukas auch was Pinkes schenken? Wenn der Lukas pink mag, dann ist das voll in Ordnung. Okay. Pink ist eine hübsche Farbe. Ja gut, du wärst jetzt wahrscheinlich rein klischeehalber, das muss ich jetzt einfach so kolportieren, für Spielzeug in Regenbogenfarben. Jetzt nicht so pauschal. Also wenn der Lukas Regenbogenfarben mag und Regenbögen sind ja ganz hübsch, ist das ja okay. Und der kann auch meinetwegen gerne einen hellblauen Pulli haben, wenn der hellblau mag. Aber man muss sich mit den Geschenken nicht selber reproduzieren, sondern man könnte vielleicht den Kindern das schenken, was die Kinder mögen. Da müsste man die Kinder halt vorher mal fragen. Und wenn man die nur einmal im Jahr an Weihnachten sieht, um sie zu beschenken, ist das halt dumm. Du sag mal, Michael, wenn du so eine Playstation haben könntest, hättest du da lieber gerne eine pinke Fünfer oder lieber eine blaue Dreier? Und schwupp, Gender Swap. Ja, wenn du dem eine pinke Playstation 5 gibst, dann wird er doch, keine Ahnung, lesbisch? Möglicherweise. Wäre das so schlecht? Naja, du müsstest dann ihn finanzieren, indem du seine Geschlechtsumwandlung noch mit dazu bezahlst, weil er ist ja noch männlich und müsste dann quasi weiblich werden, um dann erst lesbisch zu werden. Naja, vielleicht möchte er das, vielleicht kann man das auch mit Pubertätsblockern lösen. Vielleicht wäre das dann aber auch einfach das Weihnachtsgeschenk fürs nächste Jahr, das ist dann nachhaltig. So, Micha, hier hast du ein PlayStation 5 Spiel. Oh, cool, Onkel. Yeah! Die PlayStation gibt's nächstes Jahr. Aber nachhaltig. Aber ich bezweifle, dass so eine pinke PlayStation jemanden lesbisch macht. Ja, aber nachhaltige Geschenke, nee, oder? Ernsthaft? So, Sören, ich hab dir hier was Guck mal. Batterien. Oh, was soll ich denn damit, Onkel? Naja, mal gucken, was es nächstes Jahr gibt, wo sie reinpassen. Meine Güte, das ist ja hier wie Weihnachten bei Hoppenstedt, nur noch weniger witzig. Ja, naja. Was wünschst du dir denn zu Weihnachten jetzt? Was hoffst du denn, was hier in diesen Geschenken drin ist, außer Karmesin und Purpur? Ich bin ja mittlerweile Pragmatiker. Ich habe meiner Mutter irgendwann im Oktober geschrieben, nachdem mir wieder mal eins meiner Bettlaken kaputt gegangen ist und ich nur noch 3 Garnituren da hatte, dass ich neue Bettwäsche bräuchte und dass ja bald Weihnachten sei. Mhm. Und deshalb hoffe ich, dass da hübsche Bettwäsche drin ist. Vorzugsweise in rosa. So gut kennt meine Mutter mich mittlerweile. Mhm. Da hoffe ich drauf. Das ist praktisch. Und dann muss ich mich nicht selber entscheiden, was gern ganz hübsch ist. Und das wäre ganz schön. Außerdem wird es den Onkel Peter entsetzen, wenn ich das auspacke und der dann guckt, was ist denn das? Das ist ja das Falsche. Bist du sicher, dass du das richtige Geschenk bekommen hast? Wäre das nicht was für die... Verdammt, das ist außer deiner Mutter keine Frau da und der schenkt man ja keine Bettwäsche mehr. Ja. Wieso lohnt nicht mehr? Die hat einen Mann, der Bettwäsche kaufen kann. Also, okay. Du hast keinen Mann, der dir Bettwäsche kaufen kann. Ich habe einen Mann, aber... Dieser Blick ist jetzt gerade eine herrliche Hilflosigkeit. Das ist schön. Man sieht es leider im Podcast nicht. Schade. Ihr hättet das sehen müssen. Das war so ein... Das war die kurze Überlegung, ob ich so viel preisgebe. Aber wir haben uns darauf geeinigt, dass es zu Weihnachten... Also nicht nichts gibt, aber nur Kleinigkeit. Das heißt, du bist Kostenbudget 10 Euro und da ist Bettwäsche schwierig. Und zumindest, wenn du sie qualitativ hochwertig haben möchtest. Ja, das stimmt. Außerdem brauche ich ja dann immer 2, weil ich muss ja für den feinen Herrn auch beziehen. Ja. Du kannst auch seine eigene mitbringen. Gar nicht mal die schlechte Idee. Ich schreibe ihm gleich, wenn hier Bescherung vorbei ist. Die Frankfurter Allgemeine gibt es schon für einen schmalen Taler. Damit kann man das wunderbar beziehen und sich notfalls zudecken mit den Werbungsflyern, die drin sind. Also... Ich teile mein Bett nicht mit Konserven. Ich bin nicht so eine Hure wie die SPD. Gut. Ja, weißt du, was das Schöne ist? Weihnachten ist doch eigentlich programmiert für Unfrieden, oder? Ich glaube, Weihnachten ist tatsächlich eine Erfindung der Paartherapeutenindustrie. Weil tatsächlich, mir fällt gerade auf, du kannst ja sowohl Eltern irgendwie so an den Rande des Wahnsinns bringen, weil die Onkel, Tanten und wer auch immer Geschenke macht, die falschen Farben mitbringt. Also für das Verständnis von Onkel Peter. Du hast aber noch das andere, dass du auf einmal so dieses gesellige gemeinsame Essen hast. Und du lädst auf einmal Menschen zum Essen ein, in ein Rudel, die du möglicherweise häufiger unterm Jahr mal so separat eingeladen hast. Aber wenn dann halt die Svenja vom Studium nach Hause kommt, übers Weihnachtswochenende, und die Svenja sagt halt, naja gut, Tiere sind nett. Und lecker. Tiere waren auch mal lecker, aber irgendwie hat sie jetzt gerade nicht so Bock auf Tiere essen. Dann kann das ja schon so dieses, okay, dann isst er halt die Knödel und die Soße und das Gemüse. Gemüse. Auf alle Fälle hast du dann aber das Problem, dass die Svenja möglicherweise rausfindet, dass in den Knödeln zum Binden Mehl und Ei drin sein mag. Und dann wird die Svenja sagen, ja, die Knödel, die mag sie möglicherweise auch nicht, weil... Ja, da ist ja Ei drin. Und in der Soße hat das Fleisch gebadet. Also muss es auch nicht sein. Vielleicht ist es Svenja ja Veganerin. Und du hast aber so diese radikalen Leute, die davon ausgehen, Weihnachten muss das große Essen sein. Mhm. Und das große Essen ist ja immer Fleisch. Es ist ja immer ein Braten. Mhm. Ja? Es gab noch nie in der Geschichte der Menschheit jemanden, der gesagt hat, boah, heute, guck mal, Günther, Wattenwirsing. Oma kommt, was? Wir singen? Ja, wir haben gestern Abend schon gesungen. Ja, aber also so, oder hier, guck mal, das Kohlrabi-Gemüse. Das ist doch fein hier, fein. Gemüse. Das schon lecker alt. Gemüse, nicht Gemüse. Das Svenja ist das Gemüse und sie ist das Gemüse, oder was? Alles, alles nicht so einfach, ja. Ja, okay, ich verstehe das Problem. Aber also ich sag nur so, Weihnachten ist doch eigentlich prädestiniert, um Konflikte und Stress und Chaos zu machen. Warum feiern wir das? Also, warum sitzen wir jetzt hier unterm Baum und machen so auf Sinn? Weil du mich dazu gezwungen hast. Ach so. Aber, ich meine, wir können das Problem ja lösen. Also, für Svenja, ne? Ich meine, wenn die dann scharf angegangen wird, dann könnte sie einfach darauf warten, dass von ihrem Bruder Lukas plötzlich ist ein Geräusch aus dem Handy erklingt und sie dann fragt, sag mal, du hast beim Weihnachtsessen echt Grindr laufen und schwupps hast du den älteren Bruder geoutet und bist aus der Schusslinie raus. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, du sagst, naja, dann sollst du halt das Gemüse essen. Ach, nö. Aber jetzt weißt du, was das Problem ist? Ich denke, es geht immer darum, das Konfliktfeld von sich weg zu verschieben. Ja, das Problem ist Hunger. Das Problem ist nämlich, am Gemüse ist Butter dran. Ein Stich Butter. Und damit war es das, Svenja. Und somit hast du eigentlich, also auch das Essen ist eigentlich so... Dann kannst du Lebkuchen essen. Außerdem kommt in meinen Rotkohl kein Butter rein. Naja, muss ja nicht... Ja, in Rotkohl kommt aber was anderes noch rein, oder? Äpfel. Ja. Und den Äpfeln ficken Würmer. Ja, aber die gehen da ja wieder raus. Ja, aber die scheißen in den Apfel und dann... Ja, deshalb erhitzt man den Apfel, ja, damit das mit der Scheiße nicht so problematisch ist. Das ist für die Svenja, glaube ich, kein Problem, weil ihre Felder, auf denen der Rotkohl wächst, wird ja auch gedüngt. Ich glaube, da ist die tolerant. Ah, da wird gedüngt. Mhm. Mit Kuhmist. Mit Kuhmist und Schweinemist. Na toll. Ja. Ja. Was wünschen wir denn unseren Elite von Batanten? Friede. Und Freude. Und Eierkuchen. Und Lebkuchen. Lebkuchen übrigens sind ja tatsächlich, wenn sie nach großem Reinheitsgebot gebacken werden, glaube ich, vegan, oder? Nach großem Reinheitsgebot? Wasser, Gerste? Also da kommen ja keine Eier rein und da kommt auch keine Wasser, Butter rein. Wasser, Hopfen, oder? Gerste und Gewürz. Ja, genau. Ein bisschen Zimt, ein bisschen Kardamom. Das große Reinheitsgebot. Was ist denn das große Reinheitsgebot der Lebkuchen? Na, es gibt doch bei Lebkuchen unterschiedliche Bezeichnungen, dass die nur dann feinste Elisenlebkuchen heißen dürfen, wenn da noch nicht mal Mehl drin ist oder sowas. Da gibt es auch irgendwelche Vorschriften, wie der wann heißen darf. Okay. Wahrscheinlich hat deswegen Schiller dieses Gedicht geschrieben. Oder an den Lebkuchen? Nee, für Elise. Das ist kein Weihnachtslied. Den Karlauer kannst du heute nicht bringen. Hat Schiller Weihnachtslieder geschrieben? Ohne einen Lebkuchen ist auch kein Gedicht. In diesem Sinne, wir trinken hier lecker Feuerzangenbowle. Gönnen uns jetzt noch irgendwie so ein Elite-Lebkuchen und wünschen euch einfach mal so friedliche Weihnachten. Haut euch nicht. Schenkt einfach, worauf ihr Bock habt. Scheißt auf Farben. Esst, worauf ihr Bock habt. Also esst wirklich, was da ist. Und wenn eine Tochter kommt und sagt, Mutti, ich bin Veganerin. Ja, dann macht ihr halt eine Kleinigkeit separat. Dann stellt ihr eine Kleinigkeit separat hin. Dann fangt aber nicht noch an hier vegan und sonst irgendwas und vegetarisch und was weiß ich, sondern einmal ein einfaches veganes Gericht, einmal etwas mit Fleisch vom Onkel Peter oder scheißt auf Onkel Peter, lasst ihn weg. Der bringt zwar tolle Geschenke, aber Leute, das ist nicht alles. Und in diesem Sinne, ja, das Teilnehmer hat mich jetzt nicht gefragt, was ich mir wünsche, aber ich moderiere hier schon ab. In diesem Sinne euch ein besinnliches oder besinnungsloses Weihnachtsfest. In diesem Sinne, die letzten Worte gehören dem Zeilenende. Und dann gibt's Geschenke und Gewürz. Ja, ich hoffe doch, dass der Aushilfs-Jedi sich Frieden auf Erden wünscht und so und allen nur das Beste. Und ansonsten hat er ja ausgedrückt, was er sich wünscht, ne? Dass ihr euch nicht haut. Ich möchte ergänzen, haut euch bitte gerne, solange es konsensuell geschieht, dann ist das auch in Ordnung. Kein Kingshaming, auch nicht an Weihnachten, danke. Ansonsten habt eine gute Zeit. Erholt euch gut. Verbringt Zeit nur mit Menschen, die euch gut tun. Also wenn Onkel Peter da ist, einfach im Badezimmer einschließen, bis er wieder gegangen ist. Vielleicht in der Zeit Nägel lackieren. Ihn ins Badezimmer. Ihn! Nicht euch, ihn! Ich meine, ihr könnt die Zeit nutzen, euch die Fingernägel ein bisschen zu lackieren und dann doch aus Versehen zur Bescherung noch aufzutauchen. Das ist, wenn Onkel Peter ein bisschen älter ist und wenn der viel Fleisch konsumiert, dann könnte es vielleicht noch zum weihnachtlichen Herzinfarkt führen. Das wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Aber solche bösen Gedanken wollen wir an Weihnachten gar nicht haben. Auch Onkel Peter wünschen wir nur das Beste. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Frohe Weihnachten. Es ist mir eine Ehre, in euren Ohren gewesen zu sein. Und bis zum nächsten Mal.